Anruf 2. Ja, bitte? Grüß dich, Andrea. Weißt du was? Ich hole dich am Freitag zusammen mit Carlos zu Hause ab und wir fahren zusammen in die Stadt. Du, Boris, ich bin schon mit Daniela in der Stadt. Also gut, dann treffe ich dich. Wir treffen euch in der Stadt. Und wo? Ach du, da können wir ja noch mal telefonieren.